Am Morgen aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Am Morgen. Dem Wanderwolkenspiele folg ich nach. Ein Sonnenstreifen drüben an der Mauer verlischt und leuchtet auf zu kurzer Dauer, und schnelle Schatten fliegen übers Dach. Wie hängt mein Blick an all der dunklen Hast, in der Sekunde tausendfach geboren und wieder tausendfach zurückverloren und nie und nirgends diesem Wirbel Rast. O wüchse mir inmitten aller Flucht und flatterndem, verfrühtem Blütenregen für mein Geschick ein noch verschlossener Segen, in zarter Knospenhülle eine Frucht. Ende von Am Morgen.